das Blut sind sie rot. Vielen Völkern dieser Erde brachte sie den Tod. Und ich weiß, dass die Väter die schafale Mörder waren. Denn das Blut von Millionen ist unter ihr geflossen. Es klebt immer noch daran und darum keine Gnade mit den roten Wallen. Keine Gnade mit der roten Zahn. Keine Gnade mit roten Terror. Keine Gnade mit der roten Zahn. Blut sich den roten Dreck. Für Menschenrechte demonstrieren. Denkt dabei an 53, an die Panzer in Berlin, an den Mord am eigenen Volke unter Mao und Lenin, an die Verbrechen der Sowjets, an deutsche Soldaten unter Stalins Regime. Und darum keine Gnade den roten Wallen, keine Gnade der roten Zahn. Keine Gnade mit rotem Terror. Keine Gnade mit der roten Zahn. Auch am Boden, man muss denken an den Terror der Roten Meer. Denn die Gesellschaft ohne Klassen duldet keine Gegenwehr. Die rote Fahne war schon immer die Fahne der Tyrannei. 100 Millionen Opfer des Kommunismus sollen mein Zeugen sein. Und darum keine Gnade mit den roten Fahnen. Keine Gnade mit der roten Zahn. Keine Gnade mit roten Terror. Keine Gnade. Keine Gnade mit den roten Fahnen. Keine Gnade mit der roten Zahn. Keine Gnade mit dem roten Terror. Keine Gnade mit der roten Zahn.